Hello, hello, hello, and good morning. Hallo, hallo, hallo und guten Morgen. Remember yesterday when I said Erinnerst du dich, dass ich gestern gesagt habe, that Jesus or God is not in control of this world? dass Jesus oder Gott nicht die Kontrolle über diese Welt hat? Even here, Paul is bringing the same argument. Auch hier bringt Paulus das gleiche Argument. He's not saying that everything has been put under the subjection of Christ. Er sagt nicht, dass alles Christus unterworfen worden ist. He's saying under the feet of Christ. Er sagt unter die Füßen Christi. And the feet are we. He is the head, we are the body. Und die Füße sind wir. Er ist das Haupt, wir sind der Leib. And here is a fascinating truth. Jetzt kommt eine faszinierende Wahrheit. That the head is not going to manipulate or force the body to obey. Das Haupt wird den Leib nicht manipulieren oder zum Gehorsam zwingen. Will not do that. Das wird er nicht tun. The head, and I'm talking of course figuratively about Jesus and the church. Das Haupt, und ich spreche natürlich im übertragenen Sinn von Jesus und der Gemeinde. The head allows the rest of the body to disobey the impulses that come from him. Das Haupt erlaubt dem Rest des Leibes, seinen Impulsen nicht zu gehorchen. Do you really think that if Christ as the head Denkst du wirklich, dass wenn Christus als Haupt would use his body to exercise the full authority, seinen Leib dazu benutzen würde, die volle Autorität auszuüben? there would be any single thing that is going to be bad in this earth? Irgendetwas auf dieser Welt schlecht sein würde? Of course not. Natürlich nicht. In the millennium, when Christ himself will reign, Im Millennium, wenn Christus selbst regieren wird, there will be no evil, no sin, everything will be absolutely perfect. Wird es nichts Böses geben, keine Sünde, alles wird absolut perfekt sein. But the reason why now not everything is this perfect, because Christ only reigns through his body. Der Grund, warum jetzt noch nicht alles so perfekt ist, ist der, weil Christus nur durch seinen Leib regiert. And that's what the Bible is teaching us here, that the Father has ordained it this way. Genau das lehrt die Bibel uns hier, der Vater hat es so bestimmt. It literally says the Father has done that. That means this is how God wants it to happen right now. Es heißt wörtlich, dass der Vater es so beschlossen hat. Das bedeutet, dass Gott will, dass es genau jetzt so geschieht. And God is not going to change this until the millennial kingdom. So you can already accept that. Gott wird das bis zum tausendjährigen Reich nicht ändern. Du kannst das schon so akzeptieren. I personally believe. Ich persönlich glaube, and this is how I understand things. Und so verstehe ich die Dinge. I believe that if every single time we prayed for God to do something in this earth, Ich glaube, wenn wir jedes Mal, wenn wir darum beten, dass Gott auf dieser Erde etwas tut, we would have done something as the representative of Christ. Wir als Vertreter Christi etwas tun würden, so many things would have changed. Würden sich so viele Dinge ändern. But isn't it true? Aber ist es nicht so? It's easier to lock yourself in the room and ask God to do something than for us to do something. Dass es viel einfacher ist, sich in einem Raum einzuschließen und Gott zu bitten, etwas zu tun, als dass wir etwas tun. Because when we need to do something, it takes a lot of effort and many times great sacrifice. Denn wenn wir etwas tun müssen, ist das mit viel Mühe und oft mit großen Opfern verbunden. But to reign, to exercise authority, costs a lot, many, many times. Zu herrschen, seine Autorität in Anspruch nehmen, kostet viel, viel Zeit. You have to leave your comfort zone. Du musst deine Komfortzone verlassen. You've got to believe Christ in you is expressing himself. Du musst glauben, dass Christus sich selbst in dir zum Ausdruck bringt. You've got to stop looking at yourself and look at who you are in him. Du musst aufhören, auf dich selbst zu schauen, um auf das zu schauen, wer du in ihm bist. But this is how the Father wanted it. Aber so will es der Vater. The Father desired that everything works this way. Der Vater möchte, dass alles auf diese Weise funktioniert. And he's not going to change his mind until the millennium. It's very clear. Er wird seine Meinung bis zum Millennium nicht ändern. Das ist ganz klar. Verse 28, Paul sums this whole thing up. In Vers 28 fasst Paulus die ganze Sache zusammen. However, when everything is subdued and in submission to him, wenn aber alles unterworfen und ihm unterordnet ist, then the son himself will be subject to the father. Dann wird auch der Sohn selbst sich dem Vater unterwerfen. Who put all things under his feet? Der ihm alles unter die Füße gelegt hat. This is so that the Father God will be everything in everyone. So wird Gott, der Vater, alles in allen sein. Here is the point that Paul is trying to make here. Das ist der Punkt, auf den Paulus hier hinaus will. That actually that he is making here. Oder den er hier eigentlich macht. The Father has given everything to Jesus. Der Vater hat alles Jesus gegeben. And Jesus only exercises the authority through his physical body on earth. Und Jesus übt die Autorität nur durch seinen physischen Körper auf der Erde aus. When Jesus walked the earth, how did he exercise his authority? Wie hat Jesus seine Autorität ausgeübt, als er auf der Erde wandelte? Through his physical body. Durch seinen physischen Körper. He said to the leper, go and show yourself to the priest and he was healed. Er sagte zu dem Aussätzigen, geh und zeige dich dem Priester und er wurde geheilt. He took bread and fish and said, Father, I thank you, and it was multiplied. Er nahm Brot und Fisch und sagte, Vater, ich danke dir, und es wurde vermehrt. Whenever he found anything that was the rule of the devil, he changed it. Wann immer er etwas fand, das die Herrschaft des Teufels war, änderte er das. Unless there were people who insisted to surrender to the devil. Es sei denn, es gab Leute, die darauf bestanden, sich dem Teufel hinzugeben. So the religious people, there's nothing he could do. Bei den religiösen Menschen konnte er nichts tun. He confronted them, but he never overthrew them. Er konfrontierte sie, aber er stürzte sie nicht. See, Jesus didn't overthrow the religious system, neither did he overthrow the political system. Jesus stürzte weder das religiöse System noch das politische System. He came and he reigned with authority to destroy the works of the devil. Er kam und herrschte mit Autorität, um die Werke des Teufels zu zerstören. And whoever was willing to submit to that experienced the power of the kingdom. Jeder, der bereit war, sich dem zu unterwerfen, erfuhr die Kraft des Reiches Gottes. Nothing has changed. Daran hat sich nichts geändert. The only thing has changed that the physical body of Jesus is now us. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass der physische Körper von Jesus wir selbst sind. That's the only difference. Das ist der einzige Unterschied. And here he's saying that there will come a day. Er sagt hier, dass es einen Tag geben wird. That everything will go back to the Father. An dem alles zum Vater zurückkehrt. Jesus will finally reign for 1,000 years, and then he says, "Father, here, everything back unto your authority." Jesus wird schließlich 1,000 Jahre lang regieren und dann wird er sagen, "Hier, Vater, alles zurück unter deine Autorität." And then we will live forever and ever and ever with Jesus glorifying the Father. Dann werden wir für immer und ewig mit Jesus leben und den Vater verherrlichen. But the important point that Paul is making, aber der wichtige Punkt, den Paulus anspricht, ist, until that day, dass bis zu diesem Tag, don't lock yourself into a room crying out to God to do something. Du dich nicht in ein Zimmer einschließen und Gott anflehen sollst, etwas zu tun. Understand that it's given to the feet. Begreife, dass alles zu seinen Füßen gelegt wurde. That's us. Das sind wir. So let's reign, let's exercise his authority. Lasst uns also regieren, lasst uns seine Autorität in Anspruch nehmen. Let's do it in practical works and let's do it with powerful degrees. Lasst es uns in praktischen Werken und in kraftvollem Ausmaß tun. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.